Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext ist aus dem 9. Psalm, Psalm 9, Vers 10. Die Unterdrückten finden beim Herrn Zuflucht. In schweren Zeiten beschützt er sie. Gott segne dieses Wort. Gottes Schutz. In diesem kurzen Psalm lernen wir und verstehen wir, dass du Menschen, die Schwierigkeiten haben, Zuflucht suchen oder in der Not sind oder was oder auch andere Probleme haben, in dir Schutz finden. Sie haben Gottes Schutz. Und dieses ist ein sehr wichtiges Versprechen, an das wir uns klammern, halten können, und das bietet uns Sicherheit. Auch wenn es sich nicht so anfühlen mag oder auch nicht so sein mag, denn unser Leben ist voll mit verschiedenen Schwierigkeiten und Sachen, die manchmal scheinbar aus dem blauen Himmel kommen, aber Gott hat immer seinen Plan. Und hier gibt er uns sein Versprechen, so wie wir zu ihm kommen, wie er zum König David auch spricht hier, diese Wahrheit auch in unser eigenes Leben anwenden, indem wir Christus in unser Herzen lassen und ihn leben und wirken und schalten und wirken lassen. Und wir haben seine Garantie, dass er uns Zuflucht bietet und sogar auch beschützt. Und das haben wir nur in unserem Herrn Christus und nirgendwo anders. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Alten Testament, aus dem 9. Psalm, wo du zu König David sprichst, aber auch uns gleichwohl heute einlädst, zu dir zu kommen, denn bei dir haben wir Zuflucht. Und wir haben Gottes Schutz in dir und auch nur in und durch dich. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns das in deinem Wort klar machst und nur in der Bibel auffindbar, frei uns zur Verfügung stellst. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.